zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung fand am 12. April auf dem Erziehungsplatz am Historischen Revolutionsmuseum Man-gyeongdae eine Gedenkveranstaltung der Arbeiter und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas unter dem Motto »Unser Führer, Sonne von Juche und die Arbeiterklasse« statt. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Personen, die von Kim Il-sung empfangen wurden, die Leute, die mit den revolutionären Tätigkeiten von Kim Il-sung in enger Verbindung standen, die Arbeiter und die Gewerkschaftler nahmen an der Veranstaltung teil.